Transparenz für die Ohren. Okay, Moni, moderierst du? Soll ich erzählen? Wir können das gerne so machen. Wenn du vielleicht erst erzählst und ich sag dann auch so ein bisschen was, was jetzt von Seiten der Landesregierung da gesagt wird oder was ich meine. Ich kann vielleicht auch so ein bisschen Überblick über die Problematik in ganz NRW geben. Dann kommen wir so vielleicht nach vorne. Okay, dann erzähle ich jetzt erstmal. Und zwar, gut, ich sag das nochmal, weil gerade noch nicht aufgenommen wurde. Ich bin Ratsmitglied im Rat der Stadt Witten. Stefan Borkrebe mein Name. In Witten ist die Situation so, dass 850 Schüler aus umliegenden Gemeinden nach Witten einpendeln und dort auf die Schulen gehen, aber nur 300 Kinder aus Witten in andere Gemeinden hineinpendeln. Das heißt, da gibt es ein Saldo von 550 Schülern, die nach Witten kommen. Und jeder Schüler verursacht natürlich auch Kosten. Und da die Stadt Witten halt eine sehr schlimme Haushaltslage hat, da wird jetzt demnächst die Grundsteuer B ab 2016 auf 910 Punkte angehoben, damit wir diese Bedingungen für den Stärkungspakt überhaupt noch einhalten können. Es ist halt so, dass nach Einsparpotenzialen gesucht wird und ein Einsparpotenzial ist halt die Idee, dass man die Zügigkeit von bestimmten Schulen verringert, so dass man daraufhin dann Kinder aus den Nachbargemeinden leichter ablehnen kann. Insbesondere betrifft das derzeit Realschulen. Denn viele Kinder aus Bochum gehen in Witten zur Realschule, weil in Bochum-Langdreher keine Realschule vorhanden ist. Gut, da haben wir Piraten dann uns gedacht, dass das eine schlechte Idee ist, weil das halt zulasten der Kinder geht. Die Bochumer Kinder hätten dann halt dadurch einen viel längeren Schulweg. Und das ist ja auch unökologisch und so weiter. Und wir haben jetzt den Antrag eingereicht, dass nicht einfach die Schulen verkleinert werden, sondern dass erstmal mit den Nachbargemeinden über eine Kostenbeteiligung verhandelt werden soll. Denn die Kosten für die Kinder, die werden ja sowieso irgendwo anfallen. Wenn jetzt mehr Kinder nach Bochum auf die Schule gehen, dann werden die Kosten ja dort anfallen. Insofern ist es ja dann letztlich auch nicht jetzt in dem Beispiel im Sinne der Stadt Bochum, dass Witten die Schulen verkleinert, um dann Bochumer Kinder abzuhalten, nach Witten zur Schule zu gehen. Ja, der Antrag, der findet wohl auch Unterstützung von zumindest den Grünen und von Witten direkt, das ist so eine Wählergemeinschaft. Mit anderen Gruppierungen hatte ich noch keine Gelegenheit zu sprechen. Ich bin gespannt, ob das eine Mehrheit gibt. Wir waren auch immer im Kontakt mit dem Dezernenten, der dafür zuständig ist in Witten und der, den haben wir so ein bisschen schon davon überzeugt. Der findet das sinnvoll zu verhandeln, der wird das auch gerne machen. Naja, weil letztlich haben auch alle gesagt, das ist eine Sache, die muss eigentlich auf Landesebene auch geregelt werden, denn letztlich müssen ja ganz viele Gemeinden über dieses Thema verhandeln, über die Kostenbeteiligung und da wäre es ja sinnvoll, wenn es allgemeine Regelung gäbe auf Landesebene. Eine Idee, die mir zum Beispiel kam, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, ist, dass wenn viele Kinder aus Stadt A bei Gemeinde B auf die Schule gehen, dass sich dann halt Stadt A über eine bestimmte feste Regelung halt standardmäßig an den Kosten beteiligt. Ja, oder dass das Land halt irgendwie die Gelder dementsprechend verteilt. Ja, also das erstmal grob der Hintergrund, weswegen ich Moni kontaktiert hatte und dann auch die Piraten in Bochum kontaktiert hatte, weil ich hoffte, dass die dann quasi zu unserem Antrag komplementären Antrag einbringen könnten im Stadtrat Bochum und dass das halt auf Landesebene auch wieder auf die Agenda kommt. Ja, wenn Fragen dazu sind, falls ich irgendwas vergessen habe zu erklären oder falls es unverständlich war, immer gerne. Ja, machen wir das zuerst. Gibt es dazu Fragen? Das ist offensichtlich nicht so. Dann gebe ich vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen in dem Zusammenhang, die vielleicht auch bei einer Entscheidung, wie wir uns verhalten, sinnvoll sein können. Also zum Ersten, es geht hier bei den Schulkosten ausschließlich um die Kosten, die kommunal anfallen. Das sind keine Lehrerkosten, das sind Gebäudekosten und Hausmeister, Sekretärinnenkosten. Das muss man halt grundsätzlich unterscheiden, wenn es um Schulkosten geht. Das Land wird dafür auch kein Geld locker machen, weil das Land ist für die Lehrerbezahlung zuständig und denen ist das egal, ob sie den Lehrer in Witten einstellen oder in Bochum. Das Problem hat zwei Seiten. Das heißt, wir haben wie jetzt diesen Fall in Witten, dass halt viele Schüler aus Bochum in Witten zur Schule gehen und da Kosten entstehen. Wir haben aber auch genau den umgekehrten Fall, dass Kommunen sich gegenseitig die Schüler abspenstig machen, weil sie ansonsten ihre Schule schließen müssen. Das heißt, wir haben auch Kommunen, die gehen tatsächlich da auf Schülerjagd und versuchen aus anderen Kommunen Schüler anzuwerben, um eigene Schulen zu erhalten. Also auch das darf man dabei nicht vergessen. Die grundsätzliche Frage, die sich dabei stellt, ist meiner Ansicht nach, ob man tatsächlich hergehen sollte und in den Kommunen Schüler für Schüler abzuzählen und über Ausgleichszahlungen zu sprechen. Im Land gibt es es gibt ein Papier im Moment vom VBE, die haben ein Gutachten erstellt. Da geht es darum, dass die interkommunale Zusammenarbeit, gerade was Schulstandorte betrifft, verbessert werden muss. Da wird gefordert, dass sich an einen Tisch setzen und auch gemeinsam überlegen, welche Schule an welchem Standort können wir überhaupt halten, weil ich denke, das wird auch Witten irgendwann betreffen, dass einfach nicht mehr genug Schüler da sind. Und es gibt das auf Landesebene ein ähnliches Problem, das haben wir im letzten Plenum besprochen, da geht es nämlich um die Schule für Kranke. Da kommen ganz viele Schüler aus NRW zu uns, ganz viele Schüler aus anderen Bundesländern zu uns nach NRW, weil wir sehr gute Kliniken haben, zum Beispiel für Schüler, die Epilepsie haben. Und da nimmt das Land NRW von den anderen Bundesländern auch kein Geld, weil man einfach sagt, das macht man im Rahmen der Zusammenarbeit, will man das nicht aufrechnen, weil wir auch Schüler haben, die zum Beispiel an der Nordsee in der Kur sind und da Unterricht erhalten. Und ich persönlich bin mir halt sehr unsicher, ob dieses Aufzählen von Schülern und das Abrechnen und sich gegenseitig versuchen, da die Kosten zu jubeln, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Dass Witten das toll findet, das glaube ich. Klar, das findet jetzt jede Kommune toll, die davon finanziell profitiert. Aber die prinzipielle Frage ist einfach für mich, ob das tatsächlich den Schülern weiterhilft oder ob das wirklich zielführend ist, wenn man jetzt versucht, sich gegenseitig aufzurechnen, wer von wem wie viel Geld bekommt. Und das finde ich, so der Knackpunkt, den wir halt hier heute irgendwie regeln müssen. Ja, wie gesagt, die Kosten, die fallen ja auf jeden Fall an, ne? Wenn jetzt eine Stadt die Zügigkeit von Schulen verringert, um Kosten zu sparen, dann gehen die Schüler ja dann in die andere Stadt und verursachen da die gleichen Kosten. Insofern könnte man ja auch da sagen, bevor jetzt in dem Beispiel Bochum dann so viel zahlen muss, weil sie die Schüler selber alle beschulen muss, einigt man sich da vielleicht. Ich hätte dazu jetzt erstmal auch so ein paar Meinungen gerne gehört. Ich hätte gerne eine Frage dazu gestellt. Und zwar verstehe ich noch nicht ganz, wie die Verringerung der Zügigkeit die Kosten für Gebäude und ja, Hausmeister oder ähnliches Verwaltung lindern oder verringern soll. Also habe ich vergessen. Ich sage vielleicht auch noch mal was dazu. Es gibt halt einen Gesetzentwurf, dass Kommunen Schüler aus anderen Kommunen annehmen dürfen, wenn Platz ist an dieser Schule. Das heißt also, wenn die Realschule in Witten von 3 auf 2-zügig geht, werden sie diese Schule mit Kindern aus Witten füllen können und können dann sagen, tut uns leid, wir haben keinen Platz mehr für Bochumer Schüler. Und du musst von den Kosten her sehen, dass ich natürlich, weiß ich nicht, ne, mehr Licht brauche. Wenn mehr Schüler da sind, kriege ich mehr Sekretärinnenstunden, es gibt mehr Hausmeisterstunden, also es entstehen schon Kosten. Ich glaube, die sind berechnet auf zwischen 1.000 und 2.000 € pro Schüler pro Jahr. Stimmt das so? Also du hattest doch in Witten das irgendwie auch, habt ihr das doch ausgerechnet, oder? Ja, Moment, ich wollte das gerade raussuchen, aber größenordnungsmäßig ist das schon mal korrekt. Ich kann gleich die genaue Zahl sagen. Also ich sehe das so, dass es nicht schadet. Also ich finde es richtig, dass die Städte für ihre Bürger selber das finanzieren. Und ob die Schule jetzt in Witten oder in Bochum ist, ist egal. Die Kosten sollten für die Stadt immer die gleiche sein, egal wo die Leute zur Schule gehen. Und in allen Orten, wo es so ist, dass gleich viele Leute aus der einen Nachbarstadt zur anderen kommen, rechnet sich das ja hinterher eh glatt. Das heißt, da geht es nicht um große Beträge. Und überall, wo es Ungleichgewichte gibt, ist es ja dann auch richtig, dass die Stadt, die nur profitiert, das auch bezahlt. Also es ist ja andersrum auch so. Du hast gerade gesagt, natürlich will Witten das, weil sie dann das Geld bekommen, aber andererseits ist es ja auch so, dass Witten sonst bezahlt. Und die Alternative, die gerade diskutiert wird, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja dann zu sagen, dann sollen die Bochumer Schüler bitte nicht mehr nach Witten, damit Witten nicht für Bochum bezahlt. Also ich finde einen finanziellen Ausgleich, also dass die Kosten übernommen werden, an sich richtig. Das wäre ein kompletter Paradigmenwechsel, weil auch die Zuschüsse vom Land gehen dahin, wo der Schüler unterrichtet wird. Das heißt, du bekommst halt auch für Schulmaterial, für alles, kriegst du die Zuschüsse, kriegen die, also es wird danach geguckt, welcher Schüler geht auf welche Schule. Da wird nicht danach geguckt, welcher Schüler lebt in welcher Stadt. Und das ist halt auch diskutiert worden und die kommunalen Spitzenverbände, das ist so eine Sache, da sind die sich auch nicht einig, weil jeder da auch bei den kommunalen Spitzenverbänden versucht, ne, je nachdem, wo man herkommt, das Beste für sich rauszuschlagen. Aber ich würde das nicht einfach so sehen, dass man sagt, dann sind die besser dran. Also dann gehen diese Gelder, die Zuschüsse vom Land, die gehen dann für diese Schüler definitiv auch verloren. Und das müsste man zunächst zumindest mal sehr, sehr genau nachrechnen. Warum tun Sie das? Wenn ein Bochumer Schüler in Witten zur Schule geht und die Wittener Schule dann dafür das Geld bekommt, dann landet das Geld doch da, wo der Schüler ist. Also es ist doch ungefähr wie bei den Universitäten. Das Geld folgt den Schülern, oder sehe ich das falsch? Genau so ist es. Also deshalb bin ich halt auch mit dieser Zahl, dass das diese Kosten entstehen, da bin ich halt auch unsicher. Da müsste man aber jetzt nochmal genau nachschauen, wie viel Zuschüsse und um was für Zuschüsse es da im Einzelnen geht. Ich möchte nur, sage ich mal, für mich persönlich davor warnen, wir sind alle dabei oder wir wissen alle, dass gerade im Bereich Schulstandorte eine Zusammenarbeit möglich verbessert worden muss in den Kommunen. Und da ist das Ruhrgebiet noch gut dran. Wenn man mal in ländlichen Bereichen guckt, gibt es Orte, da gibt es nur noch eine Schule. Ich weiß nicht, ob wenn man das tatsächlich jetzt sagt, wir rechnen das gegeneinander auf, dann das wird ein riesen Gebilde, weil ich denke mal zum Beispiel, dass aus Witten ganz viele auch ans Berufskolleg nach Bochum gehen. Und dass ich weiß, dass viele Fördermaßnahmen von Bochumer nach Witten gehen, also nach der Berufsschule. Wo ist denn da der Anfang und wo ist das Ende? Oder gibt es nicht halt auch sowas wie so einen kommunalen Zusammenhalt, dass man das einfach übernimmt? Das ist so meine prinzipielle Frage, ob das der richtige Weg ist, weiter die Kommunen gegeneinander auszuspielen, sagen, ihr müsst es aber bezahlen, nee, ihr müsst es bezahlen. Was da so hintersteht, das macht mir so Sorge. Aber Moni, eine kurze Frage. Wir müssen ja einmal trennen, das, was vom Land gefördert wird und das, was die Kommunen selber bezahlen müssen, dass vom Land die Fördergelder natürlich dem Schüler folgt, das ist klar. Aber das, was die Kommunen selber tragen müssen, halt unabhängig davon ist, woher die Schüler kommen, das ist halt die andere Sache. Und da ist es halt fraglich, ob es besser ist, dass jetzt Schulen anfangen, ihre Zügigkeit zu verringern und man im Endeffekt dann in den anderen Kommunen nicht mehr weiß, wo man seine Schüler unterbringen kann, weil die Schulen gibt es ja effektiv nicht. Es gibt da keine Realschule, auf die die Schüler gehen könnten. Es ist also doch eigentlich besser, wenn diese kommunal zu tragenden Gelder dann auch von der Kommune getragen werden, wo die Schüler leben und nicht da, wo sie zur Schule gehen. Also erstens stimmt das so nicht. Es gibt in Bochum die Möglichkeit, zur Realschule zu gehen, wenn auch nicht so nah. Das ist halt auch so eine Geschichte, wo man sehr vorsichtig sein muss. Gäbe es in Bochum gar keine Realschule, wäre es meiner Ansicht nach so, dass Witten die sogar nehmen müsste. Wenn es also dieses Ausbildungsangebot Abschluss Realschule in Bochum nicht gibt. Aber es gibt ja die Alternative in Bochum, die ist ja da. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also da hast du recht. Aber wenn ich ich gehe jetzt mal aufs Land, ne, und die Kommunen müssen sich einigen, welche der drei Kommunen jetzt die Schule noch behält. Ja, da wird ja jede Kommune sagen, nee, ich will nicht, weil wir sind dann diejenigen, die die Kosten tragen sollen. Warum machen die Kommunen Gewinn mit der Schule oder was? Nee, aber ein Schulstandort ist ein Wirtschaftsstandort. Also das haben wir ja ausführlich auch mit Grundschulen diskutiert. Wenn ich Stadtteile ohne diese Schule habe, dann zieht da keine junge Familie hin. Und das ist das große Problem auf dem Land, dass wenn ich da die Schule nicht mehr anbieten kann, dann werden die Leute sich woanders niederlassen oder wegziehen. Also das ist in NRW tatsächlich das größere Problem. Also das, was wir jetzt hier besprechen, ist ein Luxusproblem. Das Problem ist vielmehr, dass wir Kommunen haben, die nicht mehr alle Schulen vorhalten können und sich darum reißen, einen Schulstandort zu halten. Weil wie gesagt, da geht die ganze Infrastruktur geht in dem Ort kaputt, wenn ich dort kein Schulangebot für jeden Schüler habe. Dann sind die Leute futsch. Dann verödet die Kommune und die können halt dicht machen. Da gibt es keinen, wird nicht mehr eingekauft, da wird nichts mehr nachgefragt. Also das ist das grundsätzliche Problem in NRW. Wir diskutieren hier das Problem gerade nur andersrum, weil es gerade jetzt in Witten und Bochum so ist. Ja, aber ich verstehe das so, dass die Situation in NRW schon sehr unterschiedlich ist und dass Moni jetzt eher der Meinung ist, dass die Kommunen, die jetzt so spezielle Probleme haben, eher das auch speziell lösen sollten und miteinander eins zu eins verhandeln sollten über solche Dinge. Dann wollte ich gerade die Zahlen nochmal nachgucken, habe ich inzwischen, die Stadt Witten gibt da Kosten pro Jahr pro Schüler, die sie aufwenden muss, von 1340 Euro an. Weißt du denn, was an Zuschüssen dann pro Schüler vom Land kommt? Also das weiß ich auch nicht, das müsste ich auch sehr aufwendig nachgucken, weil es gibt ja so einen Verteilungsetat, wo halt auch diese Dinge unterstützt werden. Das kann ich aber von hier aus nicht, kann ich das nicht genau sagen, wie viel Geld das pro Kommune ist. Also vom Bauchgefühl her fände ich es halt richtig, wenn die Schüler selbst entscheiden können, zu welcher Schule in ihrem Umfeld sie gehen wollen, solange da Platz ist, und das Geld den Schülern folgt. Also dass es quasi einen Anreiz auch für die Städte gibt, da in der Nähe Schulen zu schaffen und so. Ich finde es halt nicht richtig, dass dann Witten die Kosten für Bochum bezahlen soll, weil Bochum keine eigene Schule in der Nähe bietet. Habt ihr denn mal von den Wittenern mal irgendwo in Bochum da angefragt, wie das ausschaut? Wo jetzt bei Schulen in Bochum oder bei Eltern, was meinst du? Nee, irgendwie, was weiß ich, habt ihr mal auch aus der Politik einen angesprochen oder so? Oder das wäre ja das, was wir als erstes dann auch mal machen könnten, mal mit den Leuten hier zu reden, wie sie das sehen. Ja, nee, da seid ihr jetzt die Ersten, ne? Erstmal läuft das jetzt unter Piraten, sag ich mal, ne? Ja, ich hab halt die Steff und den André und dich angesprochen bisher. Ich hätte da noch eine andere Frage. Wie sieht es denn mit den Kosten für die Zubringung zur Schule aus? Wer muss die denn tragen? Die Gemeinde, in der die Schule ihren Standort hat, oder die Gemeinde, in der der Schüler wohnt? Schulträger der Schule. Also die Gemeinde, in der der Schüler dann zur Schule geht. Das heißt, zusätzlich zu den Kosten für die Gebäude und die Verwaltung müssen also auch noch die Kosten für Bus und Tickets etc. bezahlt werden. Da wäre ich jetzt ganz, ganz vorsichtig. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher, dass das so ist. Also das würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Das würde ich jetzt erstmal genau recherchieren wollen, bevor hier irgendwie was... das glaube ich so nicht, dass das so ist. Weil es gibt da ganz klare Regeln. Also dass der Weg zur nächstgelegenen Schule bezahlt wird, wenn der eine bestimmte Weite übersteigt. Und ich weiß zum Beispiel nicht, ist in Langendreher nicht zum Beispiel eine Gesamtschule, die auch einen Realschulabschluss anbietet, und dann wäre das obsolet mit den Fahrtkosten. Ja, aber Moni, das ist ja eine andere Frage als die Originalfragestellung. Also Fahrtkosten werden vom Schulträger der beschulenden Schule bezahlt, wenn sie denn überhaupt bezahlt werden müssen. Da hast du natürlich recht. Das ist wahrscheinlich hier nicht der Fall, weil die näher gelegenen Schulen nicht genutzt werden. Da hast du recht, Moni, aber grundsätzlich ist die Frage ja gewesen, wer zahlt denn die Fahrtkosten? Ja, und ein Aspekt, der vielleicht bisher ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil wir sehr viel über Finanzen sprechen, ist halt, dass das im Sinne der Kinder ist, wenn sie einfach zu der nächstmöglichen Schule gehen können, wegen der kürzeren Schulwege und so weiter und wegen der Zeitersparnis. Wenn ein Kind jetzt nah an der Grenze wohnt und dann aber und da eigentlich eine Schule in der Nähe wäre, aber das Kind dann gezwungen ist, zu einer weit entfernten Schule zu gehen, weil diese Schule halt in der gleichen Stadt ist und die andere Schule zufällig hinter der Grenze, dann ist das ja echt mal eine blöde Situation für das Kind und für die Eltern. Können wir nochmal auf die Alternative eingehen? Die Alternative war doch an sich, dass die Wittener sagen, dann dürfen die Bochumer nicht mehr auf die Wittener Schule, oder? Richtig, genau. Das ist halt das, was die Verwaltung derzeit vorantreibt. Das ist für mich ehrlich gesagt indiskutabel. Ja, aber es hat auch so ein kleines bisschen was von Erpressung, ne? Ja, ich finde schon richtig, dass die Schule, die das Kind irgendwie unterrichtet, auch das Geld für das Kind hat und nicht die Schulen dann in Bochum, die weniger Schüler haben letztlich. Wenn mehr Schüler in Witten sind, also wenn zwei Bochumer Schüler in Witten unterrichtet werden, dann muss die Kohle für zwei Bochumer Schüler auch in Witten ankommen und nicht an Bochumer Schulen dann. Das macht für mich irgendwie Sinn. Also Geld folgt Schülern. Ich mach mal einen Worst Case, ja? Dann machen wir die Wittner Schule demnächst vierzügig, weil dann kriegen die noch mehr Geld. Und das, also ich finde, ich habe ein Problem mit dem Prinzip, was dahinter steht. Denn das würde ja heißen, ne, ich mache unter Umständen in anderen Kommunen die Schüler abspenstig, dann kann ich nämlich hier eine schöne große Schule machen und kriege von der Kommune noch die Kohle dafür. Also ich will das mal weitertreiben, einfach ganz bewusst. Und ich finde das schwierig, weil wir sind eigentlich der Meinung, dass wir zusammenarbeiten wollen, nicht gucken, wie ziehe ich anderen möglichst viel Kohle aus dem Portemonnaie. Ich glaube, das tut der kommunalen Zusammenarbeit einfach nicht gut. Darf ich mal kurz was sagen? Für mich hört sich die Geschichte so an, als wenn die Kinder als Trophäen dargestellt werden und jeder, der genug Trophäen in seiner Schule gesammelt hat, kriegt Subventionen. Und es ist völlig irrelevant, für was die Subventionen ausgegeben werden. Klar ist dann natürlich ein, wie soll man sagen, Ausnutzungspotenzial bei. Wenn ich eine Schule habe und die kriegt nicht genügend Kohle, weil ich so raffgierig bin, sage ich mal, dann würde ich auch versuchen, von anderen Kommunen die Schüler zu meiner Schule zu holen. Das ist ein Konkurrenzverhalten, das kenne ich höchstens von zwei verschiedenen Minenbetreibern, die in zwei verschiedenen Ländern direkt an der Grenze nebeneinander arbeiten. Also ich pervers. Ich würde die ganze Diskussion nochmal auf den Ursprung zurückführen wollen. Der Ursprung wäre für mich die Frage, warum wollen oder gehen denn die Schüler in Witten zur Schule, statt in Bochum? Moni sagt auch, in Bochum wäre Realschulbeschulung möglich. Dann würde ich einen zweiten, und jetzt bin ich hier wieder bei piratiger Bildungspolitik, Thema ins Feld führen. Wir sind diejenigen, die selbstverwaltete Schulen und so weiter in der Fernsicht sich vorstellen und wünschen. Wir sind diejenigen, die auch da durchaus Wettbewerb sehen wollen, um eben den Schulbetrieb dadurch möglicherweise zu verbessern. Und sprechen jetzt aber der Möglichkeit, dass Bochumer Schüler in Witten aus finanziellen Gründen, den Schülern ab. Ich würde gerne unten nochmal anfangen wollen. Gehen die Schüler nach Witten, weil die Schule vermeintlich oder tatsächlich besser ist, oder was ist der Grund? Der Hauptgrund ist meiner Meinung nach, und soweit ich das weiß, einfach die örtliche Nähe, weil es beispielsweise in Bochum-Langdreher keine Möglichkeit gibt, auf eine Realschule zu gehen, und dann ist einfach die Schule in Witten näher dran. Wenn jetzt Witten sich verkleinert, dann müssten die Schüler, die in Bochum-Langdreher wohnen, zur Realschule wollen, halt weitere Schulwege in Kauf nehmen. Das ist halt das, was ich falsch finde, ne? Dass es um Stadtgrenzen geht bei Bildung, dass es darum geht, ob da jetzt irgendeine Stadtgrenze zwischen den Schülern und der Schule ist. Normalerweise sollten die Schüler gucken, in welche Schule möchte ich gerne. Also wenn sie da einen Platz kriegen, ist gut. Moni sagt gerade, ja, da macht die eine Schule den anderen, der anderen Schule irgendwie Konkurrenz. Das kann sie nur bedingt. Also wir haben vor einigen Jahren mal die Schulbezirke aufgehoben, interkommunal wirkend, und das Recht auf freie Schulwahl dadurch verbessert. Das wäre jetzt hier nicht innerkommunal, sondern interkommunal dasselbe Vorgehen im Prinzip. Und es geht mir ja überhaupt gar nicht darum, dass die nicht da zur Schule gehen sollen. Im Gegenteil, ich finde das total gut. Ich finde das halt nur schlecht, wenn ich daraus jetzt so ein Finanzierungsmonster mache, dass man guckt, wie man da die Kohle für kriegt. Also ich finde es die falsche Sparmaßnahme. Ich finde es einfach gut, wenn die Kommunen sagen, ja, dann ist es halt so, aber ich versuche jetzt nicht der anderen Kommune da das Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil ich glaube, dann fängt nämlich Bochum mit Essen an, da in Wattenscheid. Die Grenze ist auch, man muss sich mal überlegen, tatsächlich, was das dann letztendlich heißt. Und ich finde den Weg einfach falsch. Natürlich will ich, dass die in Witten zur Schule gehen. Da muss man, aber ich finde, unsere Bildungspolitik ist halt auch, da muss man eine Stadt wie Witten hergehen und sagen, wir nehmen das Geld halt in die Hand. Und wir sagen dann nicht einfach, dann machen wir halt nur zweizügig. Ne? Ich finde, dagegen sollte man vorgehen und nicht zu gucken, dass ich dann gucke, wer es finanziert und ich es nicht selber tun muss. Das ist das, was mich so ein bisschen treibt. Also ich möchte das jetzt... Ich möchte das auch nochmal wieder an irgendeinen Anfang zurückbringen, was die Fragestellung als solche anbetrifft. Lass uns mal über den Begriff elterliche Wahlfreiheit oder Schülerwahlfreiheit nachdenken. Da sind wir voll bei dem, was Moni sagt. Die Schüler sollen dann bitte gerne auch in Witten unterrichtet werden. Ich führe kurz dazu aus, was ich eben schon auf der AK Bildung geschrieben habe, Moni. Hast du wahrscheinlich noch nicht gelesen. Wir hatten eine ähnliche Problematik oder eigentlich genau die gleiche Problematik, nur die Zahltöpfe sind andere, im Bereich der Kindertagesstätten. Da gab es berechtigte Interessen von Eltern, dass die ihr Kind eben nicht in der nächstgelegenen oder in einer Kindertagesstätte der eigenen Kommune versorgen ließen, betreuen ließen, sondern eben am zum Beispiel Arbeitsplatzort, weil sich das für die alleinerziehende Mutter deutlich günstiger darstellte. Anders hätte das nicht bewerkstelligen können. Das haben wir von 2012 bis 2014 jetzt über den Elternbeirat betrieben, sind da bei den jugendpolitischen Sprechern der Fraktionen aktiv gewesen, waren im Ministerium und. Das hat jetzt dazu geführt, dass wir im neuen Kiebitz oder in der aktuellen Revision des Kiebitz die interkommunale Clearingstelle gesetzlich verbrieft haben. Ich finde das durchaus einen sinnvollen Weg, weil wir ansonsten, wenn wir die Finanzierungsfrage nicht klären würden, den Kommunen, die sich das vielleicht nicht leisten können oder meinen, das nicht leisten zu können oder wo es politische Kräfte geben, die das genauso darstellen, obwohl es vielleicht gar nicht stimmt, die Möglichkeit nehmen, sich dagegen auszusprechen. Also wir würden, wenn wir die Finanzierung unklar ließen, also der beschulenden Kommune die Kosten aufhalsten, in Anführungszeichen, immer wieder Kommunen finden, die sich dagegen aussprechen. Wenn die Finanzierung aber geklärt wäre, auch wenn es möglicherweise aufwendig ist, würde dieses Argument nicht mehr gebracht werden können. Also das Argument gegen freie Schulwahl, eines der Argumente gegen freie Schulwahl würde wegfallen, wenn die Finanzierung geklärt wäre. Ja, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir auch nur einen Dissens darin, irgendwie, wer bezahlt. Und es ist einerseits kann man das so darstellen, irgendwie, dass Witten sich an den Bochumer Schülern bereichert, aber andersrum, wenn wir sagen, die Bochumer Schüler sollen in Witten unterrichtet werden, ja, und Bochum dadurch die Kosten selber nicht hat, dann ist es doch nur richtig, dass die Kosten auch dort dass das Geld da landet, wo die Schüler sind. Also ich finde auch, dass innerhalb der Kommunen Geld den Schülern folgen muss. Also, weil wenn du sagst, irgendwie das Geld soll in Bochum bleiben, dann ist das Geld nicht da, wo die Schüler sind. Und das ist letztlich falsch für mich. Ich verstehe an der Stelle auch nicht so ganz, warum das ein Finanzmonster sein muss oder Finanzierungsmonster. Es ist doch eigentlich so, dass egal wo der Schüler zur Schule geht, die Kosten da doch in etwa vergleichbar sein sollten. Und dadurch, dass Bochum jetzt doch diese Kosten spart, dadurch, dass der Schüler in Witten zur Schule geht, ist es doch nur gerecht, dass die Kosten an Witten abgeführt werden. Also dazu müssten wir uns erstmal wasserdicht vergegenwärtigen, welche Zuweisungen vom Land an die überhaupt in welcher Form gehen. Das ist aber doch unabhängig von den Zuweisungen vom Land. Nein. Also es gibt zum Beispiel, was die Sachkosten anbetrifft, die Regel, dass die Kommune Zuweisungen basierend auf Vorjahresniveau der Schülerzahlen bekommt. Aber es gibt andere Zuweisungen, meines Wissens, ich bin mir da leider nicht sicher, dass es auch Zuweisungen gibt, die auf Meldezahlen bezogen eben zugewiesen werden und nicht auf tatsächlicher Schülerzahl. Das heißt, wenn die Kommune A 1000 Schüler im Alter von X hat, bekommt sie dafür Geld und die Kommune B eben für 800 Schüler auch. Und wenn dann die Schüler in einer anderen Kommune die Schule werden genau diese Kosten leider nicht berücksichtigt. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und deshalb meine ich, wir sollten uns erstmal schlau machen, welche Gelder wofür fließen, ob die wirklich immer schülerabhängig sind oder ob die von Meldezahlen abhängig sind. Aber das ist dann doch genau das, wenn das von Meldezahlen abhängig ist, dann müsste dadurch der Ausgleich passieren, wenn die Schüler woanders hingehen. Dass die für Schülerzahlen ist klar, da wird in der Kommune das Geld bezahlt, wo die Schüler auch hingehen. Aber wenn es nur von Meldezahlen angeht, müsste das irgendwie zwischen den Kommunen ausgeglichen werden. Agree, ja. Also ich finde, wenn man halt dann, wie ihr diese Clearingstelle habt, wenn es da irgendwie so einen Ausgleich gibt, das finde ich prinzipiell nicht schlecht. Ich glaube nämlich nicht, dass sich das pro Schüler ausrechnen lässt, was ein Schüler kostet. Und das ist, wie du sagst, man muss halt genau gucken, welche Zuweisungen vom Land tatsächlich an die Kommunen gehen, für welche Dienstleistungen oder für welche Dinge tatsächlich Geld bezahlt wird und wohin. Und ich finde das einfach schwierig zu sagen, jeder kriegt jetzt irgendwie 1.000 Euro für einen Schüler, den er aus einer anderen Kommune nimmt. Die Befürchtung, die ich dabei habe, habe ich schon gesagt. Ich fände, wenn wir es vielleicht schaffen, so eine Clearingstelle auch auf Schulebene zu schaffen, wie ihr das gemacht habt, dann glaube ich, ist das vielleicht ein gangbarer Weg. Ja. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich zu dem Antrag auch in Witten, ne? Die Bochumer, sage ich mal ganz ehrlich, die wären ja bescheuert, wenn die dazu Ja sagen würden. Die werden das natürlich nicht tun, weil es dafür keine gesetzliche Grundlage im Moment gibt. Das ist genau der Punkt. Entschuldigung, was meinst du genau, Moni? Erklär nochmal bitte. Ja, es gibt keine gesetzliche Grundlage, die die Stadt Bochum im Moment dazu verpflichtet, dieses Geld an Witte zu zahlen. Und die werden natürlich nicht freiwillig diese Zahlung übernehmen. Da müssen wir uns doch gar nichts vormachen. Ja, okay. Ich wollte nochmal kurz erklären, dass es die Alternative nicht gibt, dass in Witten das einfach so bleibt, wie es jetzt ist. Ne? Also entweder werden die Schulen verkleinert oder das ist jetzt halt die letzte Hoffnung, um das noch zu verhindern, dass da irgendwelche Zahlungen an Witten fließen, weil Witten echt in einer ganz schlimmen Haushaltslage ist. Also Sache natürlich, sagen viele Kommunen, aber in Witten ist wirklich extrem. Also wir werden ab 2016 die höchste Grundsteuer B in Nordrhein-Westfalen haben von 910 Punkten, weil wir da auch wieder zu gezwungen sind durch die Mechanismen des Stärkungspaktgesetzes. Also die Alternative ist einfach so. Was meinst du mit Stärkungspaktgesetz? Du meinst das Haushaltssicherungsgesetz, oder? Ja, hier spricht man immer von Stärkungspaktgesetz in Witten. Weiß nicht. Bleib mal Schuhe. Hört sich besser an. Ja, bei uns heißt das auch HSK einfach. Bei uns hat es auch einen anderen Namen. Ist auch egal. Ist ja. Also um nochmal auf einen anderen Aspekt, der eben hier thematisiert wurde, zurückzukommen, bei dieser interkommunalen Clearing-Geschichte im Bereich Kindertagesstätten, so dass nicht 100% ausgeglichen werden, um eben sowas wie Schulbereich Schulkannibalismus zu verhindern. Ich hätte eine Idee zu, wenn es ein bisschen merkwürdig klingt. Also für mich ist das Problem hier die Dezentralisierung. In jeder Kommune es können ja in Kommunen ja sogar mehrere Schulen sein, selbst die konkurrieren untereinander. Normalerweise würde ich es gut finden, wenn eine gewisse Zentralisierung passieren würde, wenn sogar von Kommunen, die ungefähr alle in denselben Bereich, also in derselben Ecke sind, sag ich mal so, dass die einen zentralen Pott haben und es nur entscheidend ist, wie viele von diesen Kommunen, die unter einem Pott sind, zusammen, wie viele Schüler die haben, praktisch das Geld gleichmäßig auf alle verteilt wird. Also wenn Kommune A, sag ich mal, 2 dazugekommen hat, Kommune B hat 4 verloren und Kommune C hat 15 dazugekommen von den Schülern, jetzt mal nur so, würden alle 3 aus demselben Pott aber denselben Betrag kriegen. Und sogar etwas höher, weil allgemein mehr Schüler da sind. Ja, aber das würde das ein bisschen entschärfen. Sowas gibt's ja im Schulgesetz schon, diesen interkommunalen Schulverbund. Ja, aber der ist scheinbar nicht besonders erfolgreich. Das Problem ist tatsächlich, also die Idee ist gut, die gibt es auch, die ist auch nicht neu. Das Problem ist einfach, dass die einzelnen Kommunen von ihrem Kirchturmdenken einfach nicht loslassen und versuchen tatsächlich für sich am meisten rauszuholen. Und das hat tatsächlich bei Schulstandorten einfach wirtschaftliche Gründe, weil eine Schule ist halt ein Standortvorteil, dass man dorthin zieht, dass junge Familien kommen. Und so versucht man einfach, ne, die eigene Kommune, sag ich mal, möglichst gut dastehen zu lassen. Es gibt, das wissen wir ja auch alle, ne, es wird zwar immer auch gesagt Ruhrgebiet und es muss alles eine Zusammenarbeit geben, aber eigentlich gibt es die nicht. Es gibt eigentlich, ne, nur Konkurrenz. Ja, ich merke das schon. Das ist dasselbe Problem wie mit den Stadtstaaten in Deutschland. Bremen zum Beispiel ist nämlich am Arsch. Die Leute arbeiten in Bremen, aber die meisten wollen in ruhigen Teilen wohnen. Dann wohnen sie außerhalb von Bremen und geben da auch noch Großteil ihres Geldes aus. Also die erwirtschaften was in Bremen, aber das Geld lassen sie nicht da. Steuer auch nicht, die Lohnsteuer. Die Frage okay. Ist doch jetzt prinzipiell, ist es gut, dass es Konkurrenz unter den Schulen gibt? Sorgt das nicht dafür, dass die Schulstandorte an sich besser werden? Und wir haben ja auch die Gegensituation. Also ich sage ja, ich habe es eingangs schon mal gesagt, bei uns ist es gerade genau andersrum. Wir haben 3 sonderpädagogische Schulen in 3 Kommunen, die alle zu wenig Schüler haben, um eigentlich fortgesetzt werden zu können. Und jetzt fangen die alle untereinander an, sich zu kannibalisieren, damit der Schulstandort in der eigenen Kommune aufrechterhalten werden kann. Wir haben eine Kommune dabei, bei der es auf jeden Fall so ist, dass die geschlossen werden muss. Und die anderen beiden buhlen jetzt im Endeffekt um die Schüler, damit der eigene Standort nicht geschlossen werden muss. Und da hast du eine Situation, wo so ein Ausgleich natürlich auch interessant und gut wäre. Ja, ist aber das Problem, was schon angesprochen wurde. Wo geht denn letztendlich das Geld wirklich hin? Geht das wirklich in die Sanierung? Geht das in die Schulmaterialien? Geht das in die Löhne der Lehrer? Geht das in Zeiten? Geht das in was geht das? Also es geht nicht in die Lehrer, es geht letztendlich auch, zum Teil geht es in Schulmaterialien, es geht aber auch vor allen Dingen in die Ausstattung von Schulen und in die Instandhaltung von Schulen. Also Ausstattung meine ich, zum Beispiel, was weiß ich, Beamer und was man alles so braucht. Ich würde an der Stelle von Witten gerne auch nochmal recherchiert haben, oder man müsste einfach mal gucken. Ich bin zum Beispiel da überzeugt, dass das für die Witten eine Nullnummer wird, wenn nämlich Bochum hergeht und sagt, wir zählen mal alle Schüler auf Witten auf, die bei uns aufs Berufskolleg gehen. Meiner Ansicht nach sind das nämlich sehr, sehr viele. Und das, ich versuche nochmal zu sagen, was passiert. Man wird versuchen, sich jetzt gegenseitig aufzurechnen, wer wo, wann, an welche Schule geht. Und das ist halt so eine Befürchtung. Ich glaube gar nicht, dass Witten versucht das jetzt für diese eine Realschule zu machen. Dann wird natürlich Bochum und Essen und Herne, das ist ja im Grunde, es gibt ja keine Stadtgrenze in dem Sinne, dann werden alle anfangen, miteinander aufzurechnen. Und da sehe ich nicht, dass das tatsächlich irgendjemand nach vorne bringt, am allerletzten die Schüler. Ja, aber bei der Aufrechnerei wird er doch... Ganz kurz, würde es denn jetzt für Bochum besser sein, wenn Witten jetzt die Zügigkeit verringert, weil sie sagen, wir können und wollen das auch nicht mehr bezahlen? Nein, sie müssen dann einfach damit rechnen, dass das alles Salomo-Kolleg in Bochum auch sagt, wir verringern auch und dann können die Wittener mal gucken, wo sie zur Berufsschule gehen. Ich verstehe ja nicht, was dahinter steht, wenn man versucht, sich gegenseitig, für mich ist das eine Form von Erpressung. Und wenn ich diesen Weg gehe, dann werde ich damit rechnen müssen, dass alle anderen das genauso tun. Und ich weiß tatsächlich nicht, ob das die interkommunale Zusammenarbeit tatsächlich nach vorne bringt. Ich wage das jetzt einfach mal so zu bezweifeln. Ich finde das einfach richtig, dass das Geld da ist, wo die Schüler sind, weil in der Schule, in der Schüler ist, wird das Geld für den Schüler auch gebraucht. Aber da und wenn der Schüler aus der Bochumer Stadt kommt, dann muss er auch in Witten, wenn er in Witten zur Schule geht, muss da auch das Geld dann sein. Ja, aber da geht es doch auch hin. Ja, geht's ja nicht. Der Landesanteil ja, aber der kommunale Anteil nicht. Was die Stadt Bochum jetzt in Bochum für Schulen ausgibt, bleibt dann in Bochum, obwohl mehr Schüler nach Witten gehen. Und das wird sich insgesamt, also wenn du recht hast, ja, wird sich das insgesamt mit Essen und Witten und sonst was ausgleichen. Und es würde ja nur dann letztlich Geld fließen, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Und das finde ich richtig. Ich möchte noch mal was Tumpel sagt, finde ich sehr gut, die Idee grundsätzlich, dass das Geld dahin gehen soll, wo die Schüler sind. Dann zu Moni, die Sache mit der Erpressung, da möchte ich widersprechen, denn bisher hat die Stadt Witten da ja vor sich hin gearbeitet, ohne jetzt das Bochum groß darüber zu informieren oder mit denen Gespräche zu führen. Dass jetzt Gespräche geführt werden sollen, das ist jetzt ein Antrag von uns Piraten im Rat, dass da überhaupt jetzt mal Gespräche aufgenommen werden sollen. Einfach um zu verhindern, dass zum Nachteil der Kinder sich die Schulen entwickeln, dass die Bochumer Kinder dann nachher längere Schulwege haben, ne? Dass man sich da halt anders einigt, als dass man quasi da die Grenzen dicht macht, ne? Also, ich find das auch gut. Ich warne nur davor, ich glaube, das wird ein Bumerang. Und dann muss man mit dem Bumerang einfach auch leben. Ich finde, wir sollten dieses Problem abstrakter diskutieren. Also ich finde es gar nicht so gut, dass wir die ganze Zeit über Bochum und Witten reden, sondern wir sollten uns wirklich überlegen, wie soll es allgemein innerhalb NRWs, wie soll es unter den Kommunen aussehen? Wollen wir Stadtgrenzen? Und wollen wir sagen, wenn ein Kind an der Stadtgrenze wohnt und dann soll halt irgendwie die Nachbarkommune die Kosten übernehmen? Oder wollen wir sagen, das Geld muss da landen, wo die Schüler sind und Stadtgrenzen müssen egal sein? Und für mich ist einfach das der Punkt, das würde ich gerne erreichen. Und ob jetzt in Witten gerade Bochum zahlen muss oder dann, was weiß ich, in Herne die Bochumer Geld bekommen, keine Ahnung. Ich kenne die Zahlen der anderen Kommunen auch gar nicht. Aber meine Vision wäre doch eher, dass ich von diesen Stadtgrenzen wegkomme. Diese Stadtgrenzen sind so ein Blödsinn. Da bin ich komplett bei dir. Ich denke doch, unser Grundsatz ist doch bei vielen Dingen immer, dass wir einfach wollen, dass die Eltern und die Schüler die Möglichkeit haben, auf die Schule zu gehen, auf die sie gehen wollen. Und das muss halt irgendwie auch bezahlt werden. Und ich sehe es halt so, dass man den Schülern die bestmögliche Ausbildung in irgendeiner Form geben möchte. Und das wollen wahrscheinlich die Eltern auch. Es gibt also bestimmt irgendwelche Gründe, warum die auf irgendwelche Schulen gehen, die jetzt nicht in ihrer eigenen Kommune sind. Und dem muss man halt in irgendeiner Form Rechnung tragen. Und wenn es halt schon Fakt ist, dass das so ist, dann muss man das irgendwie unterstützen. Also ich muss mir das machen. Kann ich auch mal? Also ich finde, Andres und Monis Idee, ne, das Geld mit den Schülern geht, finde ich gut. Und es muss halt nur, wie auch Moni schon gesagt hat, bewusst sein, wir werden damit eventuell ein Riesenfass mit Aufrechnung im Ruhrgebiet aufmachen. Wenn wir sagen, ist okay, wir machen damit weiter, ist das auch okay. Ich finde, man muss, das bisschen das, was Moni gesagt hat, man muss jetzt einfach mal hingehen und aufschreiben, welche Gelder bekommen Schulen, welche Kosten entstehen den Kommunen, woher kommen die Einnahmen. Man muss einfach diese ganzen Zahlen mal hinlegen. Man muss gucken, gibt es Ungleichgewichte? Und wenn man dann feststellt, es gibt massive Ungleichgewichte zwischen verschiedenen Städten, lohnt es sich dann, diesen Verwaltungsaufwand zu machen und zu sagen, wir rechnen das aus. Genau, also wir brauchen einen Ausgleichstopf in irgendeiner Form. Wenn sich da rausstellt, es ist eh überall gleich und Witten kriegt dann wieder was weiß ich von Herdecke Schüler, gibt nach Herdecke Schüler ab oder so, ist das ja auch völlig okay. Ich glaube, wir brauchen erstmal klareres Material. Und wenn ihr in Witten das Fass angestoßen habt, solltet ihr das wahrscheinlich auch zusammenkratzen ein wenig. Ja, wir werden auf jeden Fall weiter recherchieren. Das war jetzt auch alles mit ein bisschen Zeitdruck, weil die Schulausschusssitzung auf einmal einen Monat vorverlegt wurde, weil der stellvertretende Ausschussvorsitz nochmal neu gewählt werden musste, weil die CDU bei der letzten Ausschusssitzung sowohl Ausschussmitglied als auch dessen Stellvertreter hab abstimmen lassen. Total der Fuck-up. Naja, deshalb war das jetzt zeitlich alles auf einmal ein bisschen eng. Und wir werden da auf jeden Fall auch noch weiter recherchieren und es gibt auch schon eine weitere Anfrage, um nochmal genauere Zahlen zu bekommen. Die wurde aber bisher noch nicht beantwortet. Was ich also noch sagen kann, auch Anfragen, inwieweit Schüler aus Bochum in Schulen nach Witten generell reinpendeln und wie weit Wittener Schüler rauspendeln, oder? Also nicht nur für diese eine Realschule. Ja, und auch nicht nur für Bochum. Also ihr müsst ja auch überlegen, dass ihr andere Nachbarstädte habt, wo wieder eure Schüler hinfahren, ne? Wann ist denn die Schulausschusssitzung? Am 20. Oktober. Wir haben am 21. Oktober. Ich glaube nicht, dass das Erfolg hat, aber ich kann das wird keinen Erfolg haben. In einer kleinen Anfrage das nachhaben. Die Landesregierung wird darüber keine Daten haben, weil die Kommunen werden diese Daten gar nicht erheben in dem Sinn und an das Land weitergeben. Sonst hätte ich über eine kleine Anfrage versucht, das herauszufinden. Ich glaube nicht, dass es da verlässliche Zahlen zu gibt. Glaube ich wirklich ehrlich nicht, dass das tatsächlich nachgehalten wird. Das müsste man an jeder einzelnen Schule tatsächlich abfragen. Und das ist allein, das wird ja schon ein Aufwand sein, der riesengroß ist. Also Moni, ich kann mich daran erinnern, dass ich in den Weseler Schulentwicklungszahlen immer die Ein- und Auspendler ausgewiesen bekomme. Ja, das ist im Wittener Schulentwicklungsplan auch der Fall. Ich müsste das halt nur, oder unsere sachkundige Bürgerin oder ich, mal sehen, wer es macht, müssen das halt nur auch mal genau da rauslesen und zusammentragen. Dann kann ich das ja für Bochum, durchaus können wir das da mal machen. Ist da auch drin, wo die hinpendeln? Nein, das ist nicht bei uns zumindest nicht konkret ausgewiesen. Ich glaube nicht, dass du das in Bochum kannst. Ich habe mal eine Frage. Würde die Situation entschärft werden, wenn NRW direkt das Geld an die Schulen gibt, die ja, entsprechend melden, dass sie neue Schüler bekommen haben und die wiederum dann sich entsprechend dann rechtfertigen müssen, wofür sie das Geld ausgegeben haben müssen an NRW? Nein, das wird überhaupt nichts bringen, weil das Geld zum Teil oder zum Großteil einfach dafür verbraucht wird, dass Baumaßnahmen, also die Kommune entscheidet ja letztendlich auch, was mit dem Geld gemacht wird, wo halt ein Sanierungsstau an den Schulen ist, wo was investiert werden muss. Das bezahlt dann ja auch die Kommune, dass das Gebäude in Ordnung gehalten wird. Das heißt, das Geld steht letztendlich ja nicht der Schule per se zur Verfügung, sondern der Kommune. Ach so, also die Kommune hätte ein Interesse daran, NRW zu melden, dass so und so viele Schüler jetzt neu dazugekommen sind, nur um dann die Sanierungskosten zu bezahlen. Das muss sie aber ja nachweisen können. Das ist hier der Knackpunkt. Wenn also etwas nachgewiesen werden muss und jemand als Kontrolleur da ist, der das dann einsehen kann, muss man ja aufdecken können, wer da Schmu betreibt oder wer da Konkurrenzdenken betreibt. Also die Kommunen bekommen halt Geld nach Schülerzahl. Was sie dann mit dem Geld machen, das liegt ja in ihrem Ermessen, ob sie dann, was weiß ich, die Toiletten sanieren oder ob sie, sag ich mal, Geld für, es gibt ja auch kommunal Schulsozialarbeiter einstellen oder weiß der Geier was. Das wird ja dann im Grunde im Schulausschuss oder in der Verwaltung der Kommune selber entschieden. Das heißt, es macht keinen Sinn, den Schulen das Geld zuzuweisen, weil die können ja Baumaßnahmen nicht durchführen. Ja, aber es macht auch keinen Sinn, dass die Kommunen dann entscheiden können, wofür sie es einsetzen können. Klar müssen die am besten wissen, wo es dringend notwendig ist, es einzusetzen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass jede Kommune sagt, so, das Gebäude heißt dringend neues Dach, schon seit 60 Jahren regnet es da durch, das machen wir jetzt mal. Ich glaube schon, dass einige Kommunen bei sind, die das Geld anderweitig verwerten. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Da ist viel zu wenig Geld da. Also ich sehe nur, dass bei uns in der Kommune es an jeder Ecke hakt, weil kein Geld da ist. Das wird da nicht fremd, also für irgendwas anderes ausgegeben als für schulische Belange. Also da ist in jeder Schule ist in irgendeiner Form Investitionsstau. Das heißt, es ist gar kein Geld übrig, das man irgendwo anders hingeben könnte. Also die einzigen plausiblen und mir bekannten, Zweckentfremdungsmaßnahmen sind die, dass in eine Schule investiert wird, um zum Beispiel das Dach nochmal in Stand zu setzen, von der man weiß, die ist in den nächsten 5 Jahren abgewickelt und dann wird das Gebäude verkauft. Das sind so kleine Möglichkeiten. Ansonsten sagte mein Vorredner schon, da herrscht Mangelverwaltung und da werden sicherlich die allerwenigsten Mittel fremd verwendet. Im Gegenteil, die Kommunen schießen tatsächlich eigenes Geld eher dazu, als dass sie das Geld fremd verwenden. Weil nochmal, das sind Wirtschaftsfaktoren und die Kommunen haben alle ein großes Interesse daran, eine gute Schullandschaft zu haben. Jetzt wäre meine Frage, ob es denn jetzt möglich ist, am Beispiel von Witten einmal mal über den Plan zu gucken, wie viel Ein- und Ausströmung es da an Schülerzahlen gibt, dann könnte man ja das für eine Kommune mal ausrechnen, ob das ein Nullsummenspiel ist, also ob in etwa genauso viele Schüler aus der Kommune rausgehen, wie in die Kommune reinziehen, also in die Schulen gehen. Und wenn das für eine Kommune so ist, könnte man überlegen, ist das bei allen anderen Kommunen auch so? Aber dann hätten wir wenigstens schon mal Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Das ist eine gute Idee, aber du brauchst immer einen Durchschnittswert. Ich würde nicht nur eine nehmen. Nimm zumindest 3 und mach erstmal einen Durchschnitt. Ja, und berücksichtig dabei, welche Arten von Ein- und Ausbrennern das sind. Also Ich rede jetzt wieder vom Fall Wesel. Da ist es lange so gewesen, dass aus einer Nachbarkommune die Gymnasiasten stark eingependelt sind, weil die Nachbarkommune ganz einfach kein Sekt 2 hatte. Mittlerweile haben die Sekt 2 und das Bild verändert sich. Also auch da muss man drauf achten, nicht nur die absoluten Zahlen nehmen. Also nimm niemals nur eine und pauschalisiere dann. Das ist hochgefährlich. Na klar, aber irgendwo muss man einfach mal anfangen. Das ist richtig, aber dann fang gleich mit 3 an. Moni, du sagtest, wir machen bis 20 Uhr. Bleibt das dabei? Ja. Gut, dann müssen wir uns beeilen und zu einem Fazit kommen. Ja, also ich habe das so empfunden, als ob es aus Bochum auf jeden Fall Zustimmung für unseren Antrag gibt und vielleicht wäre es ja möglich, dann einen komplementären Antrag im Bochumer Stadtrat einzureichen. In Witten haben die Grünen auch schon Zustimmung signalisiert. Vielleicht geht das ja in Bochum dann zusammen mit den Grünen auch, denn ich glaube, sonst seid ihr da gar nicht antragsberechtigt als Gruppe. Und mich würde noch interessieren, diese Idee mit der Clearingstelle, ob wir das vielleicht ausarbeiten sollen oder ob Moni das vielleicht noch ein bisschen erklären kann, wie sie das sich vorstellt. Also eine Clearingstelle, das wäre eine gesetzliche Sache. Da müsste man mit den kommunalen Spitzenverbänden reden, die meiner Ansicht nach sowieso hier die Ansprechpartner sind, weil sie die Kommunen vertreten. Wenn ich also ein NRW-Konzept haben will, dann muss ich das mit denen erarbeiten. Zu dem Antrag in Bochum. Ich bin ja im Schulausschuss, ich bin nicht antragsberechtigt, aber ich würde auch keinen Antrag stellen wollen, wenn ich nicht weiß, wie die Zahlen sind. Also ich würde, wenn wir jemanden finden, mal nachfragen lassen, tatsächlich wie viel pendeln aus Bochum wohin und wie viel kommen rein, um erstmal da so eine Grundlage zu haben. Weil nochmal, es bezieht sich jetzt auf eine einzige Schule und das Fass, das wir da aufmachen, würde dann alle Schulen betreffen, in denen Wittener und Bochumer Schüler eventuell pendeln und austauschen. Und da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, wenn die Bochumer sagen, hier André und Steff, wir wollen das machen, in Gottes Namen gerne, aber ich, wie gesagt, ich bin da skeptisch. Ja, ich finde, wir sollten uns zumindest bewusst sein, was für ein Fass wir da aufmachen. Und dass es dann halt nicht nur um diese eine Schule geht. Ja, okay, man könnte ja vielleicht einen Antrag machen, jetzt speziell Verhandlungen mit Witten anzustreben, bevor Witten halt die Schulen da verkleinert. Es geht auch um 3 Realschulen, ne? Diese Adolf-Reichwein-Realschule an der Grenze von Langendreher ist jetzt nur ein Beispiel. Ich würde auf jeden Fall gucken, bevor ihr diesen Antrag stellt, beziehungsweise als Unterfütterung, dass ihr euch die Zahlen genau anguckt und wenigstens für Witten schon mal klar zieht, wie viele Schüler insgesamt rein und wie viele Schüler raus gehen, damit ihr da nicht in Fragen im Ausschuss lauft, die dann sagen, ja, habt ihr denn überhaupt schon mal ausgerechnet, was das bedeutet? Ja, sollte auf jeden Fall gut recherchiert sein, das stimmt. Und wir helfen auch gern, weil wir können auch zusammenarbeiten. Und für die Anträge oder die Reden zu den Anträgen sind wichtige Stichworte, Worte wie elterliche Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und Ähnliches. Wichtig, glaube ich, ist tatsächlich, dass wir auch in Verbindung bleiben und gucken, wie wir da gemeinsam irgendwie vorgehen. Also ich fände das blöd, wenn wir jetzt so ein Witten gegen Bochum aufmachten. Das fände ich total blöd. Nee, die sollen ja besser zusammenarbeiten, die beiden Gemeinden, ne? Ja, ich würde das auch ganz anders thematisieren. Also nicht A gegen B, sondern alle zusammen. Genau. Ja, du musst den Schüler in das Zentrum rücken und musst sagen, es geht ja nicht um Kosten, sondern es geht darum, die Schüler bestmöglich zu versorgen. Und da ist der kurze Weg zur Schule halt ein essentieller Teil. Kurze Beine, kurze Wege, jawohl, da haben wir es wieder. Ist mir persönlich auch tatsächlich am wichtigsten an der ganzen Sache. Hat dir das was gebracht, Moni? Ja, klar, ich überlege jetzt gerade nur, was man konkret machen kann. Also ich bin ja hier im Schulausschuss, ich wäre jetzt auch nicht uninteressiert, tatsächlich da in Witten halt mal mit den ein oder anderen Leuten zu reden und mir das auch nochmal anzuhören. Ich kann den Kontakt mit dem Schuldezernenten herstellen, wäre das interessant? Ja, natürlich. Und ich kenne ja auch den Bochumer Schuldezernenten, insofern wäre das durchaus interessant. Ja, dann machen wir das doch so. Okay. Könnt ihr so freundlich sein und das auf der AK-Bildungsliste so ein bisschen berichten? Gerne. Okay. Schreibi, du hörst mit, ne? Dann kannst du dich da irgendwie versuchen, einen Termin damit Witten zu vereinbaren? Mit dem Bildungsdezernenten, ne? Ja, das würde ja, Stefan ist richtig, ne? Würdest du ja dann übernehmen, dass du dich mit Schreibi irgendwie in Verbindung setzt, der ist der Herr meines Kalenders. Okay, machen wir so. Und noch ein Punkt für die Landesebene. Da wollen die Grünen hier in Witten auch ihre Landtagsabgeordnete, das ist die Verena Schäffer, auf das Thema ansetzen. Vielleicht kannst du die ja auch mal im Landtag ansprechen. Kann ich gerne tun, wobei halt die Verena ist ja nicht im Bildungsausschuss. Im Bildungsausschuss ist das die GBR, die kann ich aber auch gerne nochmal darauf ansprechen. Super. Wollen wir denn jetzt die Moni darauf ansetzen? Du hast das eben so schön gesagt. Ja, gerne. Also diese Idee mit der Clearingstelle, das scheint mir ja ein guter Ansatz zu sein. Ich weiß nicht, inwieweit das möglich ist, das mal ein bisschen durchzudenken und auszuarbeiten. Also im Kiebitz heißt das nicht mehr Clearingstelle, das war unsere Bezeichnung, das war quasi der Arbeitstitel, das heißt jetzt interkommunaler Ausgleich. Wie auch immer ihr das nennt, ich glaube, darüber nachzudenken ist erst sinnvoll, wenn man weiß, um wie viel Geld hin und her Schieberei es geht, weil es ist relativ sinnlos, einen Bürokratieapparat aufzubauen, der hinterher mehr kostet, als die Gesamtsumme des Geldes ist. Ich fände es aber auch gut, Schreibi, wenn wir das so machen würden, dass wir einfach mal eine Anfrage an die Landesregierung stellen, wie sie sich prinzipiell dazu verhält. Das können wir doch einfach nachfragen. Also sie sollen uns keine Zahlen liefern, aber ne, dass wir halt von diesem Ungleichgewicht und bla bla bla, dann können die sich doch zumindest mal dazu äußern. Ja, bin ich mal gespannt, was die uns erzählen. Ja, aber Nachfragen kostet erstmal nichts, fände ich eigentlich nicht verkehrt. Dazu liegen uns keine Zahlen vor, wird dann kommen, nehme ich an. Aber Sie müssen, wenn ich Sie nach Ihrer Meinung dazu frage, wie Sie sich das vorstellen oder was Sie für den richtigen Weg halten, müssen Sie, und wenn es Ihnen dann sagen, wenn Sie sagen, wir sagen da nichts zu, ist es halt für Sie peinlich. Also insofern schadet das ja nicht. Ja. Zwar schadet nie. Holt euch erstmal die Daten, damit ihr zumindest von ein paar Kommunen simulieren könnt, wie das da abläuft und versucht herauszufinden, welche Werte davon ihr in bestimmten Richtungen abändern müsstet, damit sich die Situation entschärft. Das ist der erste Schritt, es eine Trockenübung zu machen. Die Frage ist doch, wie viele kommunale Mandatsträger aus verschiedenen Kommunen haben wir jetzt hier gerade im Raum? Dann könnte jeder davon ja mal einfach eine Anfrage an die eigene Kommune stellen, ob da Zahlen vorliegen, wie viele Schüler ein- und ausziehen sozusagen. Und die könnte man dann zusammentragen. Plus eins, jawohl. Plus eins, ja. Also da sollte man durchaus die Anfrage stellen, wie viele Einpendler gibt es, wie viele Auspendler gibt es und wie viel, welche Kosten werden dadurch bewirkt, die nicht durch Landeszuweisung gedeckt sind. Und fragt auch über soziale Netzwerke nach, wer noch dieses Amt inne hat innerhalb der Piratenpartei und momentan nicht hier ist, der das auch machen kann mit dem Anträgen. Also mit der Anfrage, sorry. Hätte ich direkt eine Bitte zu, wenn man einfach so eine Musteranfrage in die AG-Bildungsliste schicken könnte, dann wird das, glaube ich, allen Mandatsträgern helfen. Ja, aber da bitte ich nicht zu viel Hoffnung einzusetzen. Ich habe derartige Sachen schon bei den Kommunalpiraten versucht und habe die Erfahrung gemacht, dass das dann von 3 bis 5 Leuten nachvollzogen wird. Wie lange ist das her? Ungefähr. Boah, ab 2013. Okay, da hatten wir auch 100 Mandatsträger weniger. Ja, aber mal probieren. Aber da darf der Bürger ja trotzdem Anfragen stellen. Ich habe ja damals auch nur Bürgeranfragen gestellt. Ich weiß auch tatsächlich nicht genau, wie das geht, weil, wie gesagt, ich fange da jetzt gerade an mit kommunaler Arbeit. Vielleicht kann das jemand machen, der das schon mal getan hat. Vielleicht kann man da ja auch ein Pad zu machen, wo man irgendwie die Fragen formuliert, dass man da zusammen drauf schaut. Also ich schlage jetzt mal vor, ich mache das hier in Wesel gemeinsam mit dem Hilmer. Der hat eine gewisse Vorerfahrung, der ist Bildungsmensch. Dann sollte das relativ vernünftig werden. Und diese Anfrage, die wir dann hier in Wesel stellen, stelle ich zur Verfügung. Ah, das wäre super. Okay, und dann spreche ich mal morgen mit dem Hilmer, den sehe ich ja. Mach das gerne, ja. Haltet ihr uns dann wieder auf Mumble auf dem Laufenden, wenn es soweit ist? Wenn ihr Antworten bekommen habt? Auf Mumble eher weniger. Ich würde es dann auch auf der Bildungsliste so ein bisschen kommunizieren oder eben... Ich würde das durchaus auch hier kommunizieren, weil ich finde, das ist tatsächlich nicht nur was für die Bildungsleute auf der AK-Bildung, sondern halt auch für die kommunalen Leute wichtig. Ich würde dann halt auch nochmal eine Mammelsitzung dafür hier ankündigen, aber auch auf der kommunalen Liste auf jeden Fall. Man kriegt hier nämlich gleichzeitig auch gut mit, wie die kommunale Arbeit so abläuft, allgemein. Also das mache ich auf jeden Fall, wenn wir da weiter sind. Ich habe gerade mal einen Link zu unserer Anfrage in den Chat hier reingeschrieben. Könnt ihr mal gucken, ob das passt. Wir haben da allerdings als Antwort bekommen, dass die Zahlen ja im Schulentwicklungsplan schon drinstehen und dass wir da nachgucken können. Also, ne, ich weiß nicht, ob das in jeder Stadt dann so sein wird. Vielleicht lohnt es sich halt erstmal in den Schulentwicklungsplan der jeweiligen Kommune zu gucken, ob da vielleicht schon die Daten drinstehen. Ja, lohnt sich nicht. Vielleicht sollte man in jedem Falle tun, um sich nicht dem Vorwurf nicht genügend recherchiert zu haben, auszusetzen. Die Recherche müsstest du nochmal protokollieren. Wie meinst du das, protokollieren? Wenn jemand dich fragt, ob du genug recherchiert hast und du sagst, ja, ich habe das und das getan, dann verlangt der wahrscheinlich dafür einen Beweis. Nein, ich meine jetzt im Gegenteil, wenn du eine Frage stellst, auf die du die Antwort bekommst, gucken sie doch im Schulentwicklungsplan nach, dann ist das ein Nachweis, dass du nicht genügend recherchiert hast. Das sagte der gesunde Menschenverstand, aber naja, kommunale Arbeit ist manchmal ein bisschen mit... Was mit etlichen Deppen zu tun? Ja, ich habe auch schon Antworten bekommen von Nachbarkommunen, an die ich Anfragen gestellt habe, die mit 4 DIN A4 Seiten Fließtext aus der hohlen Feder beschieden wurden, um dann zu enden. Wenn sie eine genaue Auskunft haben wollen, dann müssen sie damit rechnen, dass das Geld kostet. Oh Gott. Aber dafür 4 DIN A4 Seiten Text. Ja, natürlich. Ist ja alles korrekt am Laufen. Ja. Vermutlich mehr Arbeit, als die Zahl mal eben rauszurücken. Auf jeden Fall seid ihr auf einem guten Weg. Also wenn ich das hier so höre, ist das ein gutes Konzept. Ihr solltet bloß nicht überstürzen, euch nicht bloßstellen lassen. Ich hätte noch mal eine Frage. Aus dem Schulentwicklungsplan, sind da wirklich auch die Schüler ausgewiesen, die in andere Kommunen gehen? Bei uns ja. Ich glaube, das ist relativ unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Es gibt ja auch Kommunen, die haben gar keinen Schulentwicklungsplan. Ist das nicht irgendwie... Ist das nicht verpflichtend? Ich meine, es ist verpflichtend. Ja, es ist verpflichtend, aber letztendlich ist die Form nicht verpflichtend und wie viel da drin stehen muss. Also die sind sehr, sehr unterschiedlich. Also könnte es auch eine mündliche Auskunft bekommen, wenn die Form nicht verpflichtend ist? Also ich würde raten einfach, dass alle mal in ihren Schulentwicklungsplan reinschauen und gucken, was tatsächlich drin steht. Und wenn da nichts drin steht, würde ich halt nachfragen. Und ich würde empfehlen, wenn ihr derer habhaft werden könnt, nicht nur den letzten Schulentwicklungsplan, sondern mal so die letzten 3, 4 anzuschauen. Das ist manchmal sehr interessant. Und zum Thema verpflichtend, die Bilanzen sind auch verpflichtend. Wir haben unsere von 2008 immer noch nicht. Das ist die nächste Frage, die Periodik der Schulentwicklungspläne. Gott, ist sie wirklich so lang? Okay, ich würde mich an dieser Stelle gerne... ausklinken. Ich fand das konstruktiv, ich fand das gut und wir sollten dazu auf jeden Fall im Gespräch bleiben. Ja, prima. Dankeschön. Na, tschüss. Danke, Moni. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao zusammen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.